ist nicht so, wie du denkst. Wenn du denkst, was ich denke, was du denkst. Nach deiner Meinung hat niemand gefragt, du dumme Schlampe. Hast du sie gerade dumm genannt? Er hat gesagt, dass ich dumm bin. Ist nicht dein Ernst? Denk einfach nicht mehr daran, dass du dumm bist. Es ist nicht so, wie du denkst. So, wie du denkst. So, wie du denkst. So, wie du denkst. Wenn du denkst, wenn du denkst, du bist hässlich. Und keiner mag dich wirklich. Wenn du denkst, du bist dumm. Und deine Freunde hacken nur auf dir rum. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Verstammeldor her. Wenn du denkst, du bist allein, denk an mich und denk an diesen Reim. Es ist nicht so, wie du denkst. Wenn du denkst, was ich denke, was du denkst. Denn das Denken der Gedanken ist ein denkenloses Denken. Darum denke nicht gedacht zu haben. Wenn du versuchst, daran zu denken, nicht daran zu denken, dass du dumm bist. Obwohl du nicht dumm bist, was hast du dann gedacht? Hä? Hä? Wenn du denkst, wenn du denkst, ist es cool, wenn du die Schule schwänzt. Wenn du denkst, du bist ein echter Satanist, weil du eine Katze am Schwanz aufhängst. Du hast Schwanz gesagt. Und wenn du bei jedem Kommentar nur an Sex denkst. Wenn du denkst, dass du ein echter Gangster bist, weil du mich mit deinen Grundschulreimen disst. Wenn du denkst, deine Reime sind besser als meine, hör auf diese Kleine. Es ist nicht so, wie du denkst. Wenn du denkst, was ich denke, was du denkst. Denn das Denken der Gedanken ist ein denkenloses Denken. Darum denke nicht gedacht zu haben. Wenn du versuchst, daran zu denken, nicht daran zu denken, dass du dumm bist. Obwohl du nicht dumm bist, was hast du dann gedacht? Hä? Hä?